Auf dieser Welt gibt es viele Straßen und jede Straße, die hat ein Ziel. Doch diese Welt muss ein jeder verlassen. Und wohin geht es? So fragen sich viel. Weit überm Sternenzelt, ja weit entfernt der Welt. Dort ist dein herrlich Land, ist es dir bekannt? Weit überm Sternenzelt ist die bessere Welt. Dort ist mein Heimatland, das mein Glaube hat erkannt. Auf dieser Welt gibt es viele Wege, doch nur ein einziger führt immer an. Ja, dieser Weg geht nach Golgathas Hüke. Gehst du vorbei, hi, mein Freund, was dann? Weit überm Sternenzelt, ja, weit entfernt der Welt. Dort ist dein herrlich Land, ist es dir bekannt? Weit überm Sternenzelt ist die bessere Welt. Dort ist mein Heimatland, das mein Glaube hat erkannt. Auf dieser Welt schläft so manche Stunde, und seine Stunde schlägt auch für dich. Hast du gehört von der herrlichen Kunde? Ein Heim erwartet dich ewiglich. Weit überm Sternenzelt, ja weit entfernt der Welt. Dort ist dein herrlich Land, ist es dir bekannt? Weit überm Sternenzelt ist die bessere Welt. Dort ist mein Heimatland, das mein Glaube hat erkannt.